Vacando träumer am lichten Tag, was willst du heut mit dem Bangen? Du wandelst so stumm durch Lenz und Halt, was willst du von Blindheit befangen? Ich bin nicht blind und und könnte weinen, doch sagen könnt ich es keine. O, sieht dich die Sonne so freundlich an, was sollen dir Schmerz und Reue? Wirf auf deine Last, du trauriger Mann, und freu dich an Sonne und Bläue. Mich freut keine Sonne, thank you.